Good morning, my wonderful, wonderful friends. Guten Morgen, meine wundervollen, wundervollen Freunde. We are continuing to 1 Corinthians 12, chapter, verse 27. Wir machen mit 1. Korinther 12, Vers 27 weiter. And the Passion Translation. In der Passion-Übersetzung. And for all of those who have sent us so many wonderful feedbacks, thank you. Und an all diejenigen, die uns so wunderbares Feedback geschickt haben, danke. We're very, very grateful. Wir sind sehr dankbar dafür. So, look what 27, verse 27 says. Schau, was Vers 27 sagt. You are the body of the Anointed One, and each of you is a unique and vital part of it. Ihr seid der Körper des Gesalbten, und jeder einzelne von euch ist ein einzigartiger und notwendiger Teil davon. Now, of course, you know, when it says the Anointed One, it's talking about Jesus Christ. Natürlich weißt du, dass mit dem Gesalbten Jesus Christus gemeint ist. So, look at this. Also, schau mal. When it's talking about you, it's not talking about an individual person. Wenn hier steht ihr, dann geht es nicht um eine einzelne Person. So, I, Reinhard, am not the body of Jesus. Ich, Reinhard, bin somit nicht der Leib Jesu. I'm a member. Ich bin ein Teil, ein Glied davon. You, whoever you are listening to me, you're not the body of Jesus. Du, wer immer du als Zuhörer bist, you are a member. Du bist ein Teil, ein Glied davon. And this is an important truth to grasp. Das ist eine wichtige Wahrheit, die man ergreifen sollte. I will give you a little example from the Bible. Ich gebe dir ein Beispiel aus der Bibel. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. In 1. Korinther 3 Vers 16. And 1 Corinthians chapter 6, I believe it's verse 19. Und 1. Korinther 6, ich glaube es ist Vers 19. It talks about two truths that are related. Geht es um zwei Wahrheiten, die ähnlich sind. One of them says, you are the temple of the Holy Spirit. Eine besagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. And the other one says, your body is the temple of the Holy Spirit. Und die andere, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. So, who is the temple of the Spirit? You, plural, or your body? Wer ist nun der Tempel des Heiligen Geistes? Ihr, plural, oder dein Körper? Both. Beides. So the Holy Spirit wants to express yourself through you, through your body. Der Heilige Geist möchte sich also durch dich ausdrücken, durch deinen Körper. It's a truth that we have to grasp. Das ist eine Wahrheit, die wir ergreifen müssen. But the full expression of the Holy Spirit will only happen through the body, which is the temple, which is the church. Aber der vollständige Ausdruck des Heiligen Geistes wird nur durch den ganzen Leib, das ist der Tempel, also die Gemeinde, möglich. And this is a truth that the devil will fight. Diese Wahrheit wird der Teufel bekämpfen. So what has happened? Was ist also passiert? The devil has turned the church, the true body of Jesus Christ, into an institution. Der Teufel hat die Gemeinde, den wahren Leib Jesu Christi, in eine Institution verwandelt. Through doctrines like clericalism. Durch Doktrinen wie Klerikalismus. Through doctrines of hierarchy. Durch Doktrinen von Hierarchie. Through doctrines of others are more important than some are more important than others. Durch Doktrinen, dass einige wichtiger sind als andere. Through competition within the body. Durch Wettstreit innerhalb der Gemeinde. And people wanting to have this place or the other place. Und dass Leute diese oder jenen Platz wollen. What would happen if the church would truly be the way it's described in 1 Corinthians 12? Was wäre, wenn die Gemeinde wirklich so wäre, wie es hier in 1. Korinther 12 beschrieben ist? That everybody understands that I'm only a member and together in unity we are the full expression of Jesus. Dass jeder versteht, dass er nur ein Teil ist und wir zusammen in Einheit der vollkommene Ausdruck Jesu sind. Suddenly our differences would not end in competition, but it would, and we would understand its completion. Plötzlich würden unsere Unterschiedlichkeiten nicht in Wetteifern enden, sondern wir würden verstehen, dass es sich dabei um Ergänzung handelt. We would understand the more we learn to live in true love and unity, the more Jesus can express himself through us. Wir würden verstehen, je mehr wir in wahrer Liebe und Einheit leben, desto mehr kann Jesus sich durch uns ausdrücken. Look, if my body is crippled, schau, wenn mein Körper verkrüppelt ist, even my spirit is perfect, it cannot express itself. Kann mein Geist sich nicht richtig ausdrücken, auch wenn er vollkommen ist. If I don't have a mouth that's functioning, I cannot prophesy. Wenn ich keinen funktionierenden Mund habe, dann kann ich nicht prophezeien. If I don't have hands to lay on the sick, then how am I going to heal the sick? Wenn ich keine Hände habe, um sie den Kranken aufzulegen, wie will ich dann die Kranken heilen? If I don't have feet that will carry me to the needy, then how am I going to be the answer to the needy? Wenn ich keine Füße habe, die mich zu den Bedürftigen bringen, wie will ich dann den Bedürftigen helfen? Think about it. I don't have legs. Denk mal, wenn ich keine Beine habe. So how am I going to walk to those who need me? Wie laufe ich dann zu denen, die mich brauchen? You know, and once we understand the limitation, if the members don't function as one. Sobald uns die Begrenzung bewusst wird, wenn die Körperteile nicht als Einheit funktionieren. What's the limitation? Welche Begrenzung? Jesus is limited. Jesus ist begrenzt. Because suddenly he does not have a body anymore with through whom he can express himself. Denn plötzlich hat er keinen Körper mehr, durch den er sich ausdrücken kann. You see, the devil is not really worried what you think or what you believe. Der Teufel ist nicht wirklich besorgt, was du denkst oder glaubst. Regarding your own personal life and your own personal victory. Hinsichtlich deines eigenen persönlichen Lebens und deines persönlichen Sieges. Because it only affects you. Denn das wirkt sich nur auf dich aus. But he's really concerned about the church believing the truth. Aber er ist wirklich besorgt, ob die Gemeinde die Wahrheit glaubt. Of the church being the body of Jesus Christ in unity and together. Ob die Gemeinde wirklich der Leib Jesu ist und in Einheit zusammensteht. You know, it is a big dream of my heart and a cry of my heart. Es ist ein großer Traum meines Herzens und ein Schrei meines Herzens. Many times I've expressed this to God. Oft habe ich das Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht. I say, Jesus, I want to see a church where the I dies and the us is born. Ich sagte, Jesus, ich möchte eine Gemeinde sehen, in der das Ich stirbt und das Wir geboren wird. You know, where there is no more individualism. In der es keinen Individualismus mehr gibt. Where nobody is concerned about me, me, me, me and my victory. In der sich niemand mehr Gedanken über ich, ich, ich, ich und den eigenen Sieg macht. And we are all concerned about us being the expression of Jesus Christ himself on this earth. Sondern in der wir alle am Wir interessiert sind und wie Jesus Christus auf dieser Erde zum Ausdruck gebracht wird. That's when the last harvest will be given to us. Dann wird uns die letzte Ernte gegeben werden. So look at this last statement of this verse. Schau dir die letzte Aussage dieses Verses an. Not only are we the body of Jesus Christ, nicht nur sind wir der Leib Jesu Christi, but each of you is a unique and a vital part of it. Sondern jeder einzelne von euch ist ein einzigartiger und notwendiger Teil davon. My friend, you are a unique and vital part of the body. Never think yourself less. Mein Freund, du bist ein einzigartiger und notwendiger Teil des Leibes. Denk niemals geringer von dir. Do you know, for many years Debbie has been hiding behind me and my gifts and my ministry. Viele Jahre hat Debbie sich hinter mir, meinen Gaben und meinem Dienst versteckt. And I've said to her. Und ich sagte zu ihr. Sweetheart, anything that God is doing through me is not less important than what he wants to do through you. Liebling, nichts was Gott durch mich tut, ist wichtiger als das, was er durch dich tun will. See, there are two words I love in this statement. Es gibt zwei Wörter, die ich in dieser Aussage liebe. Actually three words. Tatsächlich sind es drei Wörter. Each. Jeder. Of you, that's the first word. Jeder ist das erste Wort. So nobody is excluded. Es ist also keiner ausgeschlossen. The second word is a unique. Das zweite Wort ist einzigartig. You are unique. There's nobody like you. Du bist einzigartig. Niemand ist so wie du. And the third word is vital. Und das dritte Wort ist notwendig. So look at this. Nobody is excluded. Also schau mal, niemand ist ausgenommen. You're supposed to be unique. You're not supposed to be a copy. Du sollst einzigartig sein und keine Kopie. And you are vital. It doesn't matter what you feel like and how gifted you look at yourself at. Und du bist notwendig, egal als wie begabt du dich selbst betrachtest. It doesn't matter how important you see yourself. Egal für wie wichtig du dich hältst. You are vital. Du bist unerlässlich. So start to agree with the word of God. Also fang an, mit dem Wort Gottes übereinzustimmen. And stop to believe the lies. Und hör auf, die Lügen zu glauben. You are not excluded. Du bist nicht ausgeschlossen. You are unique. Du bist einzigartig. And you are very vital. Und du bist unbedingt notwendig. See you tomorrow. Bis morgen.